1. Jonah war über dies Entwicklung zutiefst verärgert und geriert in großen Zorn. 2. Daraufhin betet o zu Yahweh und sagt, Ach, Yahweh, genau das habe ich befürchtet, als ich noch in meiner Heimat war, und die Schalb wollte ich durch die Flucht nach Tarsis dieser Situation entgehen. Denn ich wusste wohl, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, der langsam zum Zorn ist, Reihen Gut und Beret, das Angedrot Unheil nicht eintreten zu lassen. 3. Die Schalb nimm mir jetzt, Yahweh, mein Leben, denn es ist besser für mich zu sterben, als weiter zu leben. For Yahweh erwidet jedoch, ist dein Zorn in dieser Situation wirklich berechtigt. 5. Daraufhin verließ Jonah die Stadt und ließ sich ostlich davon nieder, wo sich ein Hut baut. Dort setzte sich in den Schatten, abzuwarten, wel Schicksal die Stadt erreilen word. 6. Daraufhin ließ Yahweh Gott ein Risener stored wachsen, die sich über Jonah erhob, im Schatten zu spenden und seinen Unmut zu lindern. Jonah freut sich sehr über dies Flans. 7. Doch als nächsten Morgen die Sonne aufging, ließ Gott einen Wurm erscheinen, der die Risener stored befiel, so dass sie verdort. 8. Als die Sonne hoch im Himmel stand, sank Gott einen glühenden Ostwind, und die Sonne brannte Jonah so stark auf den Kopf, dass wollig erschöpft war. Wünschte sich ernüt den Tod und sagt, es ist besser für mich zu sterben, als weiter zu leben. 9. Daraufhin fragte Gott Jonah, ist dein Zorn wegen der Risener stored wirklich berechtigt? Jonah antwortet, ich bin zu recht zornig, sogar bis zum Tod. 10. Yahweh entgegnet, du hast mitliet mit dieser Risener stored, obwohl du dich weder sie gekommet noch sie großgezogen ist, sie entstand in einer Nacht und ging in einer Nacht zugrund. 11. Sollte ich dann nicht mitliet mit Ninive haben, dieser großen Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die den Unterscheid zwischen Gut und Bös nicht erkennen, so mit all den vilen Tyrannen.